die Peitsche und ich danke es dir. Heute Nacht, schwarze Göttin, lass mich dein Opfertier sein. Mach was du willst mit mir, ich werd dir alles verzeihen. Heute Nacht, küss mich schwarze Witwe. Kein Mitleid mit mir heut Nacht. Friss mich, schwarze Witwe. Komm, spür mich, will ich berühren. Schwarze Witwe, reiß mir das Herz aus der Brust. In meinen Schoß, lass mich krepieren voll Lust. Heut Nacht, keine Rettung, ich trag dein Gift schon in mir. All meine Lebenskraft versinkt im Abgrund der Gier. Heut Nacht, küss mich, schwarze Witwe. Mitleid.